einst das Ziel errungen habe, in den Lichtgefilden jener Welt, Heil der Tränen dann an meinem Grabe, die auf hingestreute Rosen fällt. Sehnsuchtsvoll, mit banger Ahnungswonne, ruhig wie der Mond beglänzte Hain, lächelnd wie im Niedergang der Sonne, ich göttlicher Vollendung dein. Palmen spiegeln.